1. Ein Mann aus dem Stamm Levi heiratet eine Frau, die ebenfalls dem Stamm Levi angehört. 2. Die Frau wird schwanger und gebar einen Sohn, der sie sein Schönheit erkannte, verbarg sie in 3 Monate lang. 3. Der sie in jedoch nicht lange verbergen konnte, fertigt sie ein Kästchen aus Papyrusen, diktiert es mit Asphalt und PKB und setzte es, nachdem sie das Kind hineingelegt hat, ins Schild vom Ufer des Nils. 4. Sein Schwester positioniert sich in der Nahe, am zu beobachten, was mit im Geschehen wird. 5. Die Tochter des Pharao kam zum Nil, am zu baden, während ihr Begleiterin in am Ufer entlangingen, entdeckt sie das Kästchen im Schilf und schickte ihr Sklavin, es zu holen. 6. Als sie es aufnäht, fand sie einen weinenden neben darin, sie empfand Mitleid und erkannte, dass es sich ein Kind der Hebräer handeln must. 7. Daraufhin fragte seine Schwester die Tochter des Pharao, soll ich dir ein Hebräisch Ami holen, die das Kind für dich stillt, 8. Die Tochter des Pharao stimmte zu, woraufhin das Mädchen ging und die Mutter des Kindes herbeirief. 9. Die Tochter des Pharao beauftragte sie, das Kind zu stillen und versprach davon, die Frau nahm das Kind und entsorgte es. 10. Als der Neb hereingewachsen war, bracht sie in der Tochter des Pharao, die in als ihren Sohn annahm und im den Namen Mose gab, mit der Begründung, aus dem Wasserhab ich in Jesogen 11. Als Mose erwachsen war, suchte sein Volksgenossen auf und beobachtet ihr Zwangsarbeit, die besohe, wie ein Ägypter einen Hebräer, einen seiner Stammesbruder, schlug. 12. Nachdem sich angesehen und festgestellt hat, dass niemand zugegen war, erschlug den Ägypteren verscharrt in im Sand. 13. Am nächsten Tag ging erneut hinaus und traf auf zwei streitende Hebräer, fragte den, der im Unrecht war, warum schlagst du deinen Landsmann? 14. Der Mann entgegnet, wer hat dich zum Herrn und Richter über uns eingesetzt? Willst du mich etwa auch toten, why du den Ägypter getotet ist, daraufhin beckam Mose Angst, die im klar word, das sein Tat bekannt geworden war. 15. Auch der Pharao erfuhr von der Angelegenheit und versucht, Mose toten zu lassen. Mose floh daraufhin vor dem Pharao in das Land Midian und setzte sich dort in einen Brunnen. 16. Der Priester von Midian hat 7 Tochter, die kamen, Wasser zu schöpfen und die tranken und für die Schafeiers Vaters zu füllen. 17. Als Jedoch and der Hirten kamen und sie vertrieben, stand Mose auf, unterstutz die Frauen und trank die ihr Schaf. 18. Als sie zu ihrem Vater Regel zurück Kurten, fragte sie, warum seid er hüt so frus Jurak, 19. Sie antworteten, ein Mann aus Ägypten hat uns vor den Hirten beschützt, hat sogar Wasser für uns geschöpft und die Schaf getrankt, 20. Fragte sein Tochter, wo ist denn? Warum hat den Mann dort all eingelassen? Ladet in doch zum Essen ein, 21. Mose beschloss, bei dem Mann zu bleiben, woraufhin diese im sein Tochter Zippra zur Frau gab. 22. Sie gebar einen Sohn, den Jersem nannte, den sagt, ich bin ein Fremdling in einem fremden Land geworden, 23. Nach langer Zeit starb der König von Ägypten. Die Israeliten seufzten unter der schweren Arbeit und schrien laut auf, so dass Hilfruf wegen der Fronarbeit zu Gott drang. 24. Gott erhört Klagen und erinnert sich an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jacob. 25. Gott sah die Israeliten und nahm sich ihrer an.